Erst so wurden der Himmel und die Erde fertig. Alles war nun da. Zweiter, am siebten Tag beendete Gott seine Arbeit. Er ruhte sich von seinem Werk aus. Dritter, Gott segnete den siebten Tag. Er machte ihn heilig. Er ruhte an diesem Tag von seiner Arbeit. Vierter, das ist die Geschichte vom Anfang der Welt. Gott machte die Erde und den Himmel. Fünfter, es gab noch keine Pflanzen auf dem Feld. Es regnete noch nicht. Es gab auch noch keine Menschen für die Arbeit. Sechster, aber Nebel stieg aus der Erde auf. Er machte den ganzen Boden nass. Siebter, Gott machte den Menschen aus Erde vom Boden. Er blies Atem in seine Nase. So wurde der Mensch lebendig. Achter, Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Er brachte den Menschen dorthin. Neunter, Gott ließ schöne Bäume mit guten Früchten wachsen. In der Mitte standen zwei besondere Bäume. Zehnter, ein Fluss floss aus Eden für den Garten. Danach teilte er sich in vier Flüsse. Elfter, der erste Fluss heißt Pison. Er fließt um das Land Havila. Dort gibt es Gold. Zwölfter, das Gold in diesem Land ist sehr gut. Es gibt dort auch wertvolle Steine. Dreizehnter, der zweite Fluss heißt Gihon. Er fließt um das Land Kusch. Vierzehnter, der dritte Fluss heißt Hiddekel. Er fließt bei Assur. Der vierte Fluss ist der Euphrat. Fünfzehnter, Gott brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte dort arbeiten und aufpassen. Sechzehnter, Gott gab dem Menschen einen Befehl. Er sagte, du darfst von allen Bäumen essen. Siebzehnter, aber iss nicht vom Baum der Erkenntnis. Wenn du davon isst, musst du sterben. Achtzehnter, Gott sagte, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich mache einen Helfer. Neunzehnter, Gott machte alle Tiere aus Erde. Er brachte sie zum Menschen. Der Mensch gab ihnen Namen. Zwanzigster, der Mensch gab allen Tieren Namen. Aber er fand keinen passenden Helfer für sich. Einundzwanzigster, Gott ließ den Menschen tief schlafen. Er nahm eine Rippe aus seinem Körper. Er füllte die Stelle mit Fleisch. 22. Gott machte aus der Rippe eine Frau. Er brachte sie zu dem Mann. 23. Der Mann sagte, sie ist wie ich. Sie soll Frau heißen. Sie kommt vom Mann. 24. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Er lebt mit seiner Frau zusammen. 25. Der Mann und seine Frau waren nackt. Sie schämten sich nicht.